Wenn die Sonne auf der Spree spazieren geht, an der Fischeinsel, wo die Weiden stehen. Wenn der Morgenwind sein Wellenwaschbrett weht, werden wir im Hausboot auf die Reise gehen. Hausboot an der Dahme, Sommerinsel für zwei. Am Hausboot steht der Name, sie ist selber dabei. Alle Möwen haben Bademützen auf, ihre Stimmen sind so rau wie Sandpapier. Von Grünau aus schaukeln sie mit uns Strom auf und sie holen sich Fische leichter noch als wir. Hausboot an der Dahme, Sommerinsel für zwei. Am Hausboot steht ihr Name, sie ist selber dabei. Unser Boot zieht einen Scheitel auf dem Fluss und der Tag zieht einen blauen Schlafrock an. Bis zum Schilf hört man von Erdner, Zug und Bus und das Abendlied singt uns der Wassermann. Hausboot an der Dahme, Sommerinsel für zwei. Am Hausboot steht ihr Name, sie ist selber dabei.